Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns, des Geburtstages von Genossin Kim Jong-il, gab der Zeitungsverlag Quad Times das unvergängliche klassische Werk vom verehrten Marschall Kim Jong-un, den großen Genossen Kim Jong-il als ewigen Generalsekretär unserer Partei hoch verehren und das koreanische revolutionäre Werk hervorragend vollenden, in Broschüre heraus. Aus gleichem Anlass erschien sein unvergängliches klassisches Werk »Verhelfen wir der großen Idee Kim Jong-ils über die Songun-Revolution und seinen diesbezüglichen großen Verdiensten zur ewigen Ausstrahlung« im Gelwies Verlag in Dominica in Broschüre.